Nun wendet sich Karl Lippegaus dem großen Dichter Theodor Fontane zu. Die Musik draußen verklang Fontane, Klänge und Anklänge. Die Musik draußen verklang. Fontane, Klänge und Anklänge. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Dass wir die Melodie unseres Lebens selber spielen, das wünschen wir uns. Und dass sie uns, auch wenn es hier und dort mal einen Misston gibt, doch zu einem harmonischen Ganzen gerät. Denn es kommt immer darauf an, dass, wie und wo man marschiert, man allerorts die Musik des Lebens hört. Heißt es in einem Brief vom 23. September 1873. Der Fontane-Biograf Hans-Dieter Rutsch schreibt: Fontane empfängt früh in seinem Leben Signale heftiger Angstzustände seiner Mutter. Ihr ist das familiäre Leben, zu dem der Takt Geburt folgt auf Geburt gehört, eine Last. Er speichert diese Hilferufe der mütterlichen Seele in seinen Erinnerungen ab. Der kleine Theodor steht dem Leben als einem Urwald von Gefühlen gegenüber. Wie andere ein musikalisches Gehör besitzen, so ist er geboren mit der Fähigkeit, einer augenblicklichen Situation alle Gefühle zu entnehmen. Und er wird schreiben. Ein feines Gefühl lässt sich so wenig lernen wie ein echtes. Was ich dahin mitbrachte, war etwa das Folgende: Lesen, Schreiben, Rechnen, biblische Geschichte, römische und deutsche Kaiser, Entdeckung von Amerika, Cortés und Pizarro, Napoleon und seine Marschälle, die Schlacht bei Navarino, Bombardement von Algier, Grocho und Ostrolenka, Pfeffels Tabakspfeife, nachts um die 12. Stunde, Holtheis Mantellied und beinahe sämtliche Schillersche Balladen. Die Eltern stammten beide aus Frankreich, die Mutter aus dem Midi. Ihr Sohn wurde 1819 geboren in Neuruppin. Gestorben ist Fontane 1898 in Berlin. Erst mit 56 oder 57 konnte er nach vielen Rückschlägen endlich seinen Traum wahrmachen und als freier Schriftsteller leben. Vorher war er widerwillig Apotheker, Journalist, Militärhistoriograf und Theaterkritiker. Doch im Wesentlichen war er Nomade, Reisender, rastlos unterwegs. An seinen Geburtsort knüpften sich Erinnerungen der Enge und Ödnis. Oktober 1890. Es gibt doch wirklich eine Art Genius Loci. Und während an manchen Orten die Langeweile ihre graue Fahne schwingt, haben andere unausgesetzt ihren Tanz und ihre Musik. Wie spießbürgerlich war mein heimatliches Ruppin. Hans-Dieter Rutsch, Der Wanderer, das Leben des Theodor Fontane. Was man sehen kann, ein Mann sitzt auf einem Sofa, weiter nichts. Manchmal hätte er ein Buch in der Hand. Er liest es nicht, um zu erfahren, was in ihm geschrieben steht. Er liest es, wie andere Musik hören. An dem Takt der Wörter kann er sich begeistern, an der Tonart, ihrem Gestus. In den will er sich einstimmen, so wie eine Ouvertüre einer Oper den Hörer einstimmen soll auf das, was er erleben wird. Seine bewundernswerte Kunst des Erzählens, die Freude, die er am Schreiben hatte, war das Glück seines Lebens. Der Meister des poetischen Realismus bezeichnete sich als, Zitat, kunstverständigen Laien oder Sonntagsdichter. So unmusikalisch, wie man oft hört, kann er nicht gewesen sein. Wir suchten nach Indizien. Neben und vor den großen Romanen seines Spätwerks schrieb Fontane, Eichendorff und Heine-Bewunderer über 250 Gedichte, darunter Balladen, von denen viele gesungen wurden. Ich hörte niemals Heimverlangen, den stolzen Mund der schönen Frau. Nur auf den südlich blassen Wangen und über der gewölbten Brau lag noch Granadas Mondenschimmer, den sie vertauscht um unseren Strand. Und ihre Augen dachten immer an ihr beglänztes Heimatland. Manche seiner vielen schönen Sprüche sind wie Trittsteine über den reißenden Fluss des Erzählens. Seine Sprache ist das entschlackteste Deutsch, nüchtern, fließend, virtuos gebaute Sätze. Eine Sprachwelt tut sich auf, wir brauchen dem Faden nur zu folgen. Sieh her und bleibe deiner Sinne Meister. Was auch heißen könnte, hör her und bleibe deiner Sinne Meister. Ein Künstler muss in jede bedeutende Rolle, die er zu spielen hat, verliebt sein. Er muss mit dem Eifer eines Untersuchungsrichters, mit der Passion eines psychologisierenden Kriminalisten an den schwierigen Fall, der ihm vorliegt, herantreten. Er muss grübeln, rechnen, abwägen, schon Gefundenes wieder anzweifeln und verwerfen, bis er plötzlich aus dem Bett fährt und mit einem enthusiastischen »Ich hab's« durch das Zimmer schreitet. Der Fontane-Biograf Hans-Dieter Rutsch. Das 19. Jahrhundert wird in Essays oft als das nervöse Zeitalter bezeichnet. Nervenschwäche und Schlaflosigkeit wurden ein Signum der Zeit und durchdrangen große Teile der bürgerlichen Gesellschaft. In ihr werden alle Rollen neu verteilt. Nichts bleibt beim Alten. Ein neues Krankheitsbild dieses Umbruchs wird benannt: Hysterie. Fontane sieht und spürt, dieses Jahrhundert erzeugt einen neuen Typus der Angst. An seinem Vater bewunderte Fontane die Kunst des Plauderns, ein Erzählen um seine Selbstwillen, nicht um aufregende Dinge mitzuteilen. Klänge und Anklänge. Fontane sagt in »Meine Kinderjahre«, das Blasen des Nachtwächters auf seinem Horn habe ihn immer erheitert. Der Trab der Pferde und das Rauschen der Räder auf dem Kies sind die Musik, bei der dem Jungen die Augen zufallen. Es ist ein Augenblick des Glücks, für Fontane sogar ein großes Glück. Von diesem wird er später sagen, ich bin nie wieder so gefahren, mir war, als reisten wir in den Himmel. Zur Kunst gehört das Offene, das nicht in sich Abgeschlossene. Kunst habe, das ist Fontanes feste Vorstellung, Erlebnisse zu vermitteln, nicht Erfahrung. Belehrung ist seine Sache nicht. Die Hörbücher warten mit Entdeckungen auf. Was für eine grandiose Stimme, den lapidaren Ton Fontanes genau treffend, gänzlich uneitel. Es ist die Vortragskunst des großen Theaterschauspielers Kurt Böwe. Man hört ihm einfach gerne zu, die Kargheit passt zum Werk. Die CD »Meine Kinderjahre« ist eine Produktion des RBB aus den frühen 90er Jahren. Das von ihm bewohnte Haus erhob sich neben dem seines jüngeren Bruders an einer besonders malerischen Stelle. Das Ganze, voll Eigenart und mit künstlerischem Sinn ausgeführt, war ein Hochparterrebau von einem Fliesengang eingefasst, um den sich kurze Pfeiler mit dazwischen ausgespannten Ketten zogen. Eine von einem zierlichen und geschweiften Gitter eingefasste Sandsteintreppe führte zu dem Hochparterre hinauf und mündete auf einen breiten Flur, den wieder ein langer, querlaufender Korridor durchschnitt. Dadurch entstand eine Vierteilung, die für Ordnung und Übersicht des Ganzen sorgte. Wirtschaftsräume, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ein großer Saal. Es gibt keine Spießbürgerlichkeit bei Fontane. Seine Frauenporträts sind besonders herausragend. Er ist eindeutig ganz auf ihrer Seite. Eine märkische Berliner Antwort auf Modigliani in Montparnasse. Schön wär's, wenn die Hörfunkregisseure Fontane bloß endlich von einer Schauspielerin mal lesen ließen, statt ihn systematisch immer eins zu eins mit einem älteren Herrn zu besetzen. Diese Sommermonate von Mitte Juni an waren durch die Fülle von Besuch oft reizend. Meist junge Frauen aus der Berliner Verwandtschaft, plauderhaft und heiter. Das Haus war dann auf Wochen hin total verändert und Scherz und Schalkhaftigkeit, die sich bis zur Ausgelassenheit steigerten, herrschten vor. Die Streitaxt war begraben und die glänzendste Nummer in dem sich nun entspinnenden Wettstreite guter Laune war immer mein Vater selbst. Er war, wie oft schöne Männer, das absolute Gegenteil von einem Don Juan, auch stolz auf seine Tugend, aber so un-Don Juan-mäßig er war, so gaskonisch entzückend war er, wenn es sich um übermütige, gelegentlich die verwegensten Themata streifende Wortkämpfe mit den jungen Frauen handelte, von welchen letzterem er nur forderte, dass sie hübsch seien, sonst verlohnte sich's ihm nicht. Ich habe diese Neigung, in scherzhaftem Tone mit Damen in diffizile Debatten einzutreten, von ihm geerbt. Ja, diese Neigung sogar in meiner Schreibweise mit herübergenommen. Und wenn ich entsprechende Szenen in meinen Romanen und kleinen Erzählungen lese, so ist es mir mitunter, als hörte ich meinen Vater sprechen. Bloß, dass ich sehr hinter ihm zurückbleibe. Fontane und das Hören der Stille. Es freut das Herz, so an der Müggel zu sitzen und die leise Musik von Wald und Wasser um sich her, die Stunden zu verträumen. In der frühen Erzählung Geschwisterliebe, der junge Fontane schwelgt hier in seiner Naturbegeisterung, bringt er uns Rudolf mit seiner Harfe nahe. Wer die Harfe durch eine Gitarre ersetzt, würde aus Rudolf 1839 vielleicht Kurt Cobain machen. Seine Harfe und noch mehr sein Klärchen gewährten ihm in solchen trüben Augenblicken, wo es auch in seiner Seele Nacht wurde, den einzigen Trost. Er griff, von wildem Schmerze gefoltert, wild in die Saiten. Disharmonien entlockte er ihnen, um zu ermessen, ob irgendein Ton der Erde unharmonischer zu klingen vermöchte wie eine Saite in seinem Herzen, auf der die Schmerzen gar schaurige Weisen spielten, an der sie zerrten und rissen, ohne sie je zerreißen zu können. Publikum. Das Publikum ist eine einfache Frau, bourgeoishaft, eitel und wichtig. Und folgt man, wenn sie spricht, genau, so spricht sie nicht mal richtig. Eine einfache Frau, doch rosig und frisch, und ihre Juwelen blitzen, und sie lacht und führt einen guten Tisch, und es möchte sie jeder besitzen. Es tönten Orgelklänge mit feierlichem Laut. Da schritten durchs Gedränge der Bräutigam und die Braut. Ich suchte ihre Herzen, doch ach, sie hatten keins. Nicht Liebeslust, noch Schmerzen. Da schlug die Glocke eins. Der Graf und ich spielten Schach. Sie aber saß, umblitzt von einem Lichterhalbkreis an ihrem Flügel von Ebenholz und ließ ihre weißen Finger über die Klavis hingleiten. Welch Spiel! Oft war es ein Weinen und Schluchzen. Dann lachten die Töne hell auf. Aber es war kein Kindeslachen. Und immer, wenn es am lautesten war, schrillte es wie ein Schrei der Verzweiflung dazwischen. Sie spielte sich selbst, ihre Geschichte. Oder die Geschichte ihres Landes. Ich weiß es nicht. Rudolfs Herzleiden war durch die Zeit nicht einmal gemildert, viel weniger geheilt worden. Seine Harfe ließ er, wie eine Geliebte, welche die Leidenschaft des Genießenden nur zu erhöhen, sie aber nie zu schwächen vermag, fast nimmer aus seinen Armen. Doch umsonst entlockte er den Saiten manch melodisches Lied. Der Trübsinn, welcher seine Seele umnachtete, konnte durch den Zauber der Musik nicht mehr gehoben werden. Wunderbare Gesichter zogen mir da vorüber. Tanzende Knaben mit Weinlaub und phrygischen Mützen. Üppige Weiber mit Trauben im Haar. Und während meine ganze Seele mit einstimmte in den bacchantischen Zug, ward mir's, als badete ich in einem Meer von Duft und Klang, und als schlügen die Wellen melodisch über mir zusammen. Um 1876 erst wurde Fontane freier Schriftsteller. Sein erster großer Roman, an dem er mit Unterbrechungen 15 Jahre gearbeitet hat und der in 4 Bänden erscheint, ist »Vor dem Sturm«. Das letzte einzulösende Pfand, ein Notizbuch, gehörte Renaten, die nunmehr aufgefordert wurde, ein Lied zu singen. Sie war dazu bereit, aber wie immer entstand die Frage, was? Zum Glück lagen auf dem kleinen Birkenmaserklavier allerhand Noten aufgeschichtet, unter denen Renate zu suchen begann. Es waren Liederkompositionen, die, soweit der Text in Betracht kam, mit einer Art von gesellschaftlicher Diplomatie beiden Dichterschulen entnommen waren, die damals in beinahe unmittelbarer Nähe von Hohenfiez ihre Geburts-, jedenfalls ihre Pflegestätte hatten. In »Vor dem Sturm« zeichnet Fontane folgendes kleine Kurzporträt eines Sammlers, genauer eines Dosensammlers namens von Medewitz. Unschwer erkennen wir 2019 in ihm den Vorfahren des Vinylsammlers und DJs. Sein eigentliches Steckenpferd aber waren die Dosen. Er war ein Sammler. Und man durfte füglich sagen, was Seitentopf für die Urnen war, das war von Medewitz für die Tabatieren und alles ihnen Anverwandte. In Bezug auf die friderizianische Zeit war seine Sammlung so gut wie komplett. Von der Mollwitz-Dose an, auf der der junge König am Gattertor von Ulau mit Flintenschüssen empfangen wurde, bis zur Hubertsburg-Dose, auf der ein Kurier mit einem wehenden Tuche und dem Worte Friede darauf durch die Welt flog, hatte er sie alle, einzelne sogar doppelt. Soweit war alles gut. Er begnügte sich aber nicht mit der stillen Dose. Er war vor allem auch ein leidenschaftlicher Verehrer jener damals auf der Höhe ihres Ruhmes stehenden, in Gold und Schildpatt ausgeführten Miniatur-Leierkästen, die unter dem Namen der Spieldosen ihre Reise um die Welt gemacht haben. Solche mit Musik geladene Überfallwerkzeuge führte von Medewitz beständig bei sich, und mit ihnen war es, dass er seine gesellschaftlichen Attentate verübte. Wie es Menschen gibt, vor deren Anekdoten man, und wenn man in einer Begräbniskutsche mit ihnen säße, nie ganz sicher ist, so war man nie sicher vor einer Medewitzschen Spieldose. Er war sich dieser Macht bewusst. Es ist der fremde Klang, der unser Ohr gefangen nimmt, sagt Hirschfeld in »Vor dem Sturm«. Fontane liebt sehr die Stille der Dorfkirchen. Hier eine kurze Beschreibung einer besonderen Glocke. Das eigentliche Schaustück dieser Vorhalle war aber die Türkenglocke, berühmt wegen ihres Tones und ihrer Größe, die, nachdem sie lange oben im Turm gehangen und die Oder hinauf und hinab geklungen hatte, jetzt gesprungen aus ihrer Höhe herabgelassen war. Sie war, so wenigstens ging die Sage, aus Geschützen gegossen, die Issachar von Fitzewitz, des alten Matthias Sohn, aus dem Türkenkriege mit heimgebracht hatte. Inschriften bedeckten den Rand. Eine lautete, ruf ich, öffne deinen Sinn, Gott zu dienen ist Gewinn. Der schwere Eisenklöppel stand in einer Ecke daneben. Aus dem Turm trat man in den Mittelgang der Kirche. Dicht an der Schwelle lag ein granitner Taufstein, ohne Fuß oder Träger, mittendurch gebrochen, noch aus der Zeit der Zisterzienser her. Es war vor der Erfindung der Schallplatte, auch bevor es Radio und Telefone gab, elektrische Türklingeln und Telegramme, die gab es schon. Wir wissen nicht, wie die Menschen im 19. Jahrhundert empfunden haben, doch Fontane vermittelt uns mehr als nur eine Ahnung davon. Immer wenn Grete Fitzewitz über den Grabstein hinschritt, hörte sie eine Stimme, »Grete, mach auf!« Da machten sie endlich auf und brachten den Sarg nach Järgelin, wo Katharina von Golmitz ihre Heimat hatte. Nun wurde es still. Mit der Stille war es im 19. Jahrhundert vorbei. Alles rüstete sich zum Aufbruch. Wie die französischen Impressionisten malt bzw. schreibt Fontane an der Schnittstelle von alter Welt und dem anbrechenden Industriezeitalter. Der Justizrat erhob sich eben, um vor Renate und Marie den kleinen, verwachsenen Musikenthusiasten zu kopieren, der an jenem Frankfurter Kinderballabend 3 Stunden lang das Violoncell gespielt hatte, als Tante Schorlemmer, einen der Doppelleuchter ergreifend, das Zeichen gab, die Studierstube von den Verpflichtungen gesellschaftlicher Repräsentation freizumachen. Renate, nachdem sie hin und her geblättert, wählte schließlich, um dem Suchen ein Ende zu machen, einige Pastor Schmidtsche Strophen, die sich an den Freund aller unglücklich Liebenden richteten, an den Mond. Der Überschrift war die Klammerbemerkung hinzugefügt, abends 11 Uhr am Fenster. So manchen Abend traure ich hier in stummer Liebe Leid. In meiner Schwermut blickst du dann mich freundlich durch die Weiden an, dass mich's im Herzen freut. Wenn doch wie du, mein Mädchen mild wie du, so freundlich wär. O, such sie, lieber Mondenschein, und schau ihr ernst ins Aug hinein und mach das Herz ihr schwer. Das letzte einzulösende Pfand, ein Notizbuch, gehörte Renaten, die nunmehr aufgefordert wurde, ein Lied zu singen. Sie war dazu bereit, aber wie immer entstand die Frage, was? Zum Glück lagen auf dem kleinen Birkenmaserklavier allerhand Noten aufgeschichtet, unter denen Renate zu suchen begann. Renate legte wieder das Ohr an die Wand. Nach einer Weile hörte sie deutlich den scharfen, pinkenden Ton, wie wenn mit Stahl und Stein Feuer angeschlagen wird. Sie horchte weiter. Und als der Ton endlich schwieg, war ihre Fantasie so erregt, dass sie, wie hellsehend, alle Vorgänge im Nebenzimmer zu verfolgen glaubte. Theodor Fontane, Bilder, Briefe und Gedichte von Spaziergängen und Weltfahrten. Auf einer Leinwand sind Szenen aus dem Krimkrieg zu sehen. Dazu spielte der Leierkasten eine Arie aus Flotos Martha und die heiseren Kehlen der Umstehenden stimmten mit ein. Es ist ein Etwas im Menschen, was ihn den Herbst und das fallende Laub mehr lieben lässt als den Frühling und seine Blütenpracht, was ihn hinauszwingt aus dem Geräusch der Städte in die Stille der Friedhöfe und unter Efeu und Trümmerwerk ihn wonniger durchschauert als angesichts aller Herrlichkeit der Welt. Der 37-jährige Fontane, der sich immer für unmusikalisch gehalten hatte, schreibt seiner Frau Emily aus London einen Brief. In einem neuen Konzerthaus, der Surrey Gardens Music Hall, habe er die Ouvertüre aus dem Freischütz erlebt. Himmel, Erde und Hölle habe er da miteinander sprechen gehört. Am nächsten Abend geht er nochmal ins Konzert und lauscht der Ouvertüre aus Beethovens Fidelio und Rossinis Wilhelm Tell. Daran, dass er an Musik Gefallen finde, merke er, dass er alt werde, mit 37 Jahren. Aber ich habe solch Spiel nicht wiedergehört. Wenn Mitternacht heran war, ergriff sie eine der Kerzen und schritt lächelnd an uns vorbei. Ich hätte ihr nachstürzen und den Saum ihres Kleides küssen mögen. Aber die Leidenschaft, die mich schwach machte, machte mich auch stark. Ich konnte das Schwerste, weil ich das Höchste wollte. Noch einmal zu den Hörbüchern, die als CDs aus ARD-Archiven stammen. Einen leichteren, sanfteren Ton als Gerd Westphal findet Heiner Schmidt, der den Roman Cécile inspiriert und unangestrengt eingelesen hat. Für eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1983. Eine halbe Stunde später erhoben sie sich und verließen den Balkon. Wobei der Jüngere den Stock mit der Elfenbeinkrücke quer vor den Mund nahm, zugleich den Ton einer zum Marsch blasenden Pickelflöte nachahmend. Alles, was noch auf dem Balkon verblieben war, sah ihnen neugierig nach. Auch Gordon, der ihren Weitermarsch bis ins Bodetal hinein verfolgt haben würde, wenn nicht der eben mit neuen Ankömmlingen eingetroffene Frühzug sein Interesse nach der entgegengesetzten Seite hin abgezogen hätte. Sängervereine rückten vom Bahnhof heran und marschierten auf Treseburg zu, wo sie den Tag zu verbringen und ihre Sängerwettkämpfe zu führen gedachten. Ich Ich missbillige diese Kunstbrüderie, die doch meistens nur Hochmut ist. Die Kunst soll die Menschen erfreuen, immer da sein, wo sie gerufen wird, aber sich nicht wie die Schnecke furchtsam oder gar vornehm in ihr Haus zurückziehen. Am schrecklichsten sind die Klaviervirtuosen, die 12 Stunden lang spielen, wenn man sie nicht hören will, und nie spielen, wenn man sie hören will. Das Verlangen nach einem Walzer ist ihnen die tödlichste der Beleidigungen. Und doch ist ein Walzer etwas Hübsches und wohl des Entgegenkommens wert, denn er macht ein Dutzend Menschen auf eine Stunde glücklich. Rainer Werner Fassbinder zeigt es mit seiner, der 4. Verfilmung von Effi Briest. Fontanes Romane sind wie Filme zum Lesen. Sie versteht ein weniges von Musik. Die Anfänge der Kapitel skizzieren in wenigen Strichen die Szenerie, die dann von Fontane ausgemalt wird. Der Erzähler, Fontane spielte kein Musikinstrument, ist viel mehr Maler und guter Zuhörer als Musikant. Die Syntax, seine Sätze lassen sich fast singen. Sie folgen immer einem inneren Rhythmus. Sie sind versiegelte Musik. Überhaupt sind die besten Geschichten uralt und überall zu Haus, also Welteigentum. Vor dem letzten Hause standen umherziehende Spielleute, Horn und Harfe, dem Anscheine nach Mann und Frau. Die Frau sang auch, aber der Wind, der hier ziemlich scharf ging, trieb alles Hügel an. Und erst als Botho 10 Schritt und mehr an dem armen Musikantenpaare vorüber war, war er in der Lage, Text und Melodie zu hören. Es war dasselbe Lied, das sie damals auf dem Wilmersdorfer Spaziergange so heiter und so glücklich gesungen hatten, und er erhob sich und blickte, wie wenn es ihm nachgerufen würde, nach dem Musikantenpaare zurück. Der Fontane-Biograf Hans-Dieter Rutsch. Auch Mozart in den Texten Fontanes nachzuspüren, ist noch offen. Erste Analysen offenbaren Ungeahntes. Wie gelangten Papageno und Sarastro in Fontanes Roman Stine von 1890? Der Roman gilt unter Germanisten bereits als Entzauberung der Zauberflöte. Merkwürdig, die Aufnahme mit Gerd Westphal unterschlägt den letzten Teil des 9. Kapitels von Stine. Darin heißt es unter anderem: Er war in der Vorstellung herangewachsen, dass die große Stadt ein Babel sei, darin die Volksvergnügungen, wenn nicht mit Sittenlosigkeit und Roheit, so doch mit Lärm und Gejohle ziemlich gleichbedeutend seien. Wenn Stine mit solchen Schilderungen, ernsten und heiteren, ihn in die Gemütlichkeit hineingeplaudert hatte, wurde er zuletzt selber mitteilsam und sogar gesprächig und erzählte von seinem eigenen Leben, von dem Predigtamtskandidaten, bei dem er bis zum Überdruss Gesangbuchlieder und Bibelsprüche habe lernen müssen, weil es so das Bequemste für den Lehrer gewesen sei. Eine Bayreuther Parsival-Aufführung soll Fontane fluchtartig verlassen haben, doch es finden sich viele Stellen über Musik in seinem Werk. Es wurde viel Hausmusik gemacht, es fanden Bälle statt und als Theaterkritiker der Vossischen Zeitung war Fontane häufig im Berliner Schauspielhaus, wo er Mendelssohn und Mozart lauschte. Alles hat Bedeutung in diesem gigantischen Werk. Wenn Fontane erzählt, es kommt auf jedes Wort und jeden Satz an. Er saß manchmal 2 Wochen an seinem Schreibtisch und dachte über das richtige Wort, den treffenden Satz nach. Die Themen in der Stechlin sind Dynastie, Regierung, Adel, Armee, Gelehrtentum. In diesem, seinem letzten, einem großen politischen Roman, enthüllt Fontane wie immer die Schwächen seiner Zeit und betrachtet sie mit Sympathie. Es ist auch ein letzter Abschied von einer alten Welt. Wann wird Theodor erkennen, dass er als Schriftsteller von diesem See schreiben möchte? Bereits als Kind? An diesem Ort? Immer wieder wird es ihn drängen, darüber zu notieren, was er hier hört und sieht. Er sieht den Schatten eines Habichts und träumt sich hinein in die Rätselmusik der Einsamkeit. Die Klänge welchen Instruments vernimmt er? Fontane ordnet dem Rauschen der Stille gern den Klang feiner Geigen zu und fragt sich, ob das in der Ferne vernommene Läuten einer wirklichen Kirchenglocke entstammt oder seiner Fantasie. Sie hörten, die Musik draußen verklang. Fontane, Klänge und Anklänge. von Karl Lippe-Gauß im Anschluss an den ersten Teil von Effi Briest. Freuen Sie sich mit uns auf den nächsten Samstag um 20.05 Uhr wird es dann hier im Deutschlandfunk weitergehen mit diesem, dem größten Roman Fontanes. Musik